Halleluja. Ich möchte gerne eine Schriftstelle vorlesen, und zwar aus Offenbarung 10, Vers 1 bis 7, und zwar in der Passion Translation. Wer von euch kennt die Passion Translation? Das ist eine sehr gute, moderne Übersetzung, eine englische Übersetzung, aber es gibt sie inzwischen auch auf Deutsch, wenn ich es richtig weiß, oder zumindest ein Teil davon gibt es auf Deutsch. Eine sehr gute, geistlich inspirierte Übersetzung. Und ich lese vor Offenbarung 10, Vers 1 bis 7, da heißt es, Johannes sieht und er sagt, ich sah einen anderen sehr mächtigen Boten aus dem Himmel kommen, der in eine Wolke gehüllt war. Und über seinem Haupt war ein Heiligenschein wie ein Regenbogen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Beine waren wie Feuersäulen. Das ist ein Engel. Er hielt eine aufgeschlagene Schriftrolle in seiner Hand. Er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und seinen linken Fuß auf das Land. Und er stieß einen gewaltigen Laut aus, wie das Brüllen eines Löwen. Und als er schrie, antworteten ihm die sieben Donner, indem sie ihre Botschaften ausstießen. Ich wollte gerade die Botschaften der sieben Donner aufschreiben, aber ich hörte eine himmlische Stimme zu mir sagen, schreibe kein Wort, sondern versiegle, was die sieben Donner geredet haben. Da erhob der mächtige Engel, den ich mit einem Fuß auf dem Meer und mit dem anderen auf dem Land sah, seine rechte Hand zum Himmel. Und er schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, dem Schöpfer des Himmels und der Erde und des Meeres und alles dessen, was darin ist. Und er schwor und er sagte, keine Verzögerung mehr. Halleluja. Denn an dem Tag, wenn der siebte Engel seine Posaune bläst, wird das Geheimnis Gottes erfüllt werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, angekündigt hat. Halleluja. Wir erleben das Geheimnis Gottes. Paulus schreibt von dem Geheimnis Gottes an vielen Stellen, zum Beispiel 1. Korinther 2. Das Geheimnis Gottes, was ist das Geheimnis Gottes? Das Geheimnis Gottes ist das Evangelium. Das Geheimnis Gottes ist die Offenbarung des Sohnes Gottes hier auf dieser Erde. Dieses Geheimnis Gottes wurde erfüllt durch das Kommen von Jesus im Himmel erfüllt. Ja, Offenbarung 12, Vers 10 sagt, hinabgeworfen ist der Verkläger der Brüder, hinausgeworfen aus dem Himmel. Nun ist das Reich und die Macht und die Kraft seines Christus gekommen. Das Geheimnis des Christus wurde erfüllt mit dem Kommen von Jesus und mit dem Erlösungswerk von Jesus. Und jetzt sage ich dir noch etwas, dieses Geheimnis des Christus ist im Begriff hier auf der Erde erfüllt zu werden durch die Verkündigung des Evangeliums. Amen. Mit anderen Worten, wir leben in der Zeit, in der das Geheimnis des Christus nicht nur im Himmel erfüllt ist, sondern im Begriff ist, hier auf der Erde erfüllt zu werden. Amen. Mit anderen Worten, wir leben in der letzten Zeit. Wir leben in dieser Zeit, wo das Evangelium den Nationen verkündet wird wie nie zuvor. Also es dauert nicht mehr lang und dann gibt es das Evangelium in allen Sprachen. Dann haben alle Nationen das Evangelium gehört. Es gibt bereits keine menschliche Nation mehr, kein Land mehr, in dem das Evangelium nicht verkündet worden ist. Und es wird nicht mehr lang dauern, dann wird es auch keine Volksgruppe mehr geben, in dem das Evangelium nicht verkündet wurde. Amen. Das Geheimnis des Christus ist im Begriff erfüllt zu werden. Und von dieser Zeit spricht der Engel, der hier in Offenbarung 10 auftritt. Und er sagt, für diese Zeit gilt. Und dann spricht er. Und er sagt, keine Verzögerung mehr. Amen. Was bedeutet das? Keine Verzögerung bedeutet Beschleunigung. Amen. Keine Verzögerung bedeutet, dass das, was gehindert hat, dass Dinge ins Jetzt kamen, die ja noch scheinbar wie weit in der Zukunft waren, dass diese Dinge jetzt erfüllt werden, dass diese Dinge jetzt geschehen, dass diese Dinge ins Jetzt kommen, dass diese Dinge aus der Zukunft ins Jetzt hineinkommen. Also du musst verstehen, der fundamentale Unterschied zwischen der Zeit des alten Bundes und der Zeit des neuen Bundes, oder du könntest auch sagen, der Zeit, in der das Evangelium proklamiert wird, der fundamentale Unterschied ist, im Alten Bund wurde weisgesagt auf die Zukunft. Im Alten Bund wurde von fernen Dingen gesprochen. Wurde davon gesprochen, eines Tages wird der Messias kommen. Und er wird so und so kommen. Er wird in Bethlehem geboren werden. Er wird auf einem Esel in die Stadt einreiten. Und all die ganzen Prophetien auf den Messias. Eines Tages wird es kommen. Aber weißt du, dieses eines Tages ist erfüllt. Und jetzt leben wir in der Zeit der Erfüllung des neuen Bundes. Und in dieser Zeit, dieser neue Bund ist nicht mehr eine Zeit, wo wir ferne Dinge weissagen, sondern es ist eine Zeit, in der wir die Zukunft Gottes mit dieser Welt hervorsprechen, dass sie ins Jetzt kommt. Amen. Der alte Bund bestand in erster Linie aus Weissagung. Der neue Bund besteht in erster Linie aus ins Jetzt holen von Dingen durch Hervorsprechen dieser Dinge. Amen. Und ich sage mal, das Benzin dafür oder der Antrieb dafür, die Wirksamkeit dahinter, hinter diesem Hervorsprechen, ist der Glaube. Amen. Durch Glaube holen wir die Zukunft ins Jetzt. Was ist die Zukunft für diese Welt? Was ist die Zukunft für diese Welt? Du kannst es in der Bibel nachlesen. Offenbarung 21, Vers 1. Es wird der Tag kommen, an dem Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Und wenn du schaust, dieser neue Himmel und diese neue Erde wird eine Erde sein, in der der Teufel keine Macht mehr hat. Es wird eine Erde sein, in der es keine Krankheit mehr gibt. Es wird eine Erde sein, in der es keinen Schmerz mehr gibt. Es wird keine Erde sein, die Bibel sagt, in der es kein Geschrei mehr gibt. In der es keine Tränen mehr gibt. Es wird eine Erde sein, frei von all diesen Dingen, von denen jetzt diese Welt noch nicht frei ist. Amen. Das ist die Zukunft, die auf uns zukommt, die auf diese Welt zukommt. Es ist die neue Schöpfung. Ich schuf oder ich sah, wie geschaffen wurde, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Es ist die neue Schöpfung. Und jetzt sagt das Wort Gottes etwas Interessantes. Wenn du es dir in der Basisübersetzung mal anschaust, diesen bekannten Vers 2. Korinther 5, 17, in der Basisübersetzung heißt es, wenn jemand in Christus ist, das ist der Schlüssel, wenn jemand in Christus ist, sag mal in Christus. Wenn jemand in Christus ist, dann gehört er bereits zur neuen Schöpfung. Er ist eine neue Schöpfung und damit gehört er bereits zur neuen Schöpfung. Das heißt mit anderen Worten, du, wenn du Jesus in deinem Leben hast, Jesus in deinem Herzen hast, du gehörst bereits zu dieser zukünftigen neuen Schöpfung, von der Offenbarung 21 spricht. Du bist schon ein Teil davon. Du bist schon da in dieser Dimension. Und was ist jetzt deine Aufgabe? Was ist unsere Aufgabe als Gläubige, als Leib Christi? Unsere Aufgabe ist, diese zukünftige Welt, so viel wie möglich von dieser zukünftigen Welt, in dieser Zeit ins Jetzt zu holen. Amen. So viel wie möglich von der zukünftigen Herrlichkeit ins Jetzt zu holen. Paulus hat gesagt, Hebräer 6, Vers 5, wir haben geschmeckt die Kräfte der zukünftigen Welt. In anderen Worten, wir sind zum Kanal geworden, für die zukünftige Welt in dieser Welt. Amen. Durch die Söhne und Töchter Gottes kommt diese zukünftige Welt in Realität jetzt in dieser Zeit. Amen. Und Gott sagt keine Verzögerung mehr. Amen. Gott sagt Beschleunigung. Gott sagt Hervorsprechen. Gott sagt, durch Glauben holst du die Zukunft für diese Welt ins Jetzt dieser Zeit. Durch Glaube sprichst du es hervor. Wusstest du, dass dein Glaube hineingreifen kann in die Welt Gottes und Dinge in diese Welt holen kann? Also durch Glauben, und jetzt kannst du das im Prinzip in der Bibel, du kannst in der Bibel Leute sehen, schon im Alten Bund, die durch Glauben in das zukünftige Zeitalter hineingegriffen haben. David zum Beispiel war ein Prophet unter anderem. Er war auch König, aber er war auch ein Prophet. Und als Prophet hat er hineingegriffen. Er war ein Mann des Alten Bundes. Ja, Jesus war noch nicht gestorben. Aber er hat hineingegriffen in den neuen Bund. Im Glauben, durch Glauben. Und es heißt, er hat diese Hütte Davids aufgerichtet. Diesen Lobpreis im Allerheiligsten. Du kennst diese Stelle, wo er diesen Lobpreis aufgerichtet hat. 2. Samuel, kannst du das nachlesen? Wo er diesen Lobpreis aufgerichtet hat und gesagt hat, so, jeder kann einfach vor den Herrn kommen, in das Allerheiligste, in das Heiligtum und den Herrn anbeten und loben und preisen. Weißt du, das war verboten nach dem Gesetz des Alten Bundes, so etwas zu tun. Nach dem Gesetz des Alten Bundes war das nur den Priestern erlaubt. Sowieso im Allerheiligsten nur den Hohenpriester und nur einmal im Jahr, dort überhaupt hinzugehen. Amen. Aber David hat gesagt, wir kommen mit Freimütigkeit vor den Thron der Gnade. Amen. Wie wenn er Hebräer 4 gelesen hätte im Neuen Bund. Wir kommen mit Freimütigkeit vor den Thron der Gnade. Und dann im Amos heißt es, in den letzten Tagen, Amos 9, werde ich diese verfallene Hütte Davids wieder aufrichten, weil sie ist dann verfallen nach David. David hat in das zukünftige Zeitalter hineingegriffen. Wir leben jetzt da drin. Durch Glauben hat David die Zukunft, was für seine Zeit noch die Zukunft war, ins Jetzt geholt. Wir spulen nach vorne. Maria, die Mutter von Jesus. Jesus hatte noch kein einziges Wunder getan. Jesus hatte noch keine einzige Predigt gehalten. Und er war mit Maria und anderen bei einer Hochzeit in Kana. Und Maria sagt zu Jesus und sagt, hey, sie haben keinen Wein mehr. Und das hat sie nicht einfach nur als Information gesagt. Sondern Jesus wusste genau, was sie meinte. Sie wusste, hey, jetzt wäre es Zeit, dein erstes Wunder zu tun. Aber was hat Jesus gesagt? Jesus hat gesagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen, Frau. Mit anderen Worten, er hat gesagt, du bist vor der Zeit. Du erwartest etwas, was erst für die Zukunft bestimmt ist, aber noch nicht für jetzt. Und was hat Maria gemacht? Sie hat sich einfach zu dem Diener umgedreht und hat gesagt, was er euch sagt, das tut. Wie wenn sie es nicht gehört hätte. Amen. Wie wenn sie nicht gehört hätte, was Jesus gesagt hat. Und was hat Jesus gemacht? Er hat nicht gesagt, so eine unverschämte Frau. Was fällt dir ein? Meine Zeitpunkte sind festgelegt in alle Ewigkeit. Es ist noch nicht die Zeit für die Wunder. Nein, das hat er nicht gesagt. Sondern Maria hat durch ihren Glauben die Dinge beschleunigt. Amen. Maria hat durch ihren Glauben die Zukunft ins Jetzt geholt. Und plötzlich, durch den Glauben von Maria, war die Zeit von Jesus gekommen. Und er hat dieses Wunder getan. Und ich finde es der Hammer, dass das erste Wunder, das Jesus getan hat, ich meine, die religiösen Leute versuchen das bis heute wegzudiskutieren und rauszubringen, dass wirklich das erste Wunder das war, dass Jesus Massenwasser in Wein verwandelt hat, damit sie bei der Hochzeit noch feiern können, obwohl sie teilweise schon betrunken waren. Wie man in dem Text entnehmen kann. Und es war auch noch der beste Wein, sodass sie noch mehr Lust hatten zu trinken. Amen. Und es war sein erstes Wunder. Maria hat die Dinge des Reiches Gottes beschleunigt. In 2. Petrus 3, Vers 12 steht, dass wir als der Leib Christi die Wiederkunft von Jesus, also das Ende der Zeit, mit anderen Worten, den neuen Himmel und die neue Erde, die Schaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, beschleunigen können. Amen. Er gibt uns sogar die Anweisung, er gibt der Gemeinde Jesu die Anweisung, Petrus gibt ihr die Anweisung und sagt, dass wir das Kommen des Herrn beschleunigen sollen. Du denkst, meine Güte, wie können wir das Kommen des Herrn beschleunigen? Der Vater hat den Zeitpunkt festgelegt. Ich sage dir, für den Vater macht Glauben allen Unterschied. Wir leben im Zeitalter des neuen Bundes. Maria hat das Wirken von Jesus durch Glauben ins Jetzt beschleunigt. Wir leben jetzt bereits im Zeitalter des erfüllten Erlösungswerkes von Jesus. Aber es steht noch was aus, nämlich der neue Himmel und die neue Erde, die zukünftige Herrlichkeit. Aber wir sind bestimmt, durch Glauben diese Zukunft ins Jetzt zu holen. Amen. Wir sind bestimmt, durch Glauben ein Kanal zu sein. Wir können, ja, wir dürfen, ja, nein, wir sollen sogar nach 2. Petrus 3, 2, das 12, Ankunft des Herrn erwarten und beschleunigen. Mit anderen Worten, das Hineinkommen der zukünftigen Herrlichkeit in diese Welt beschleunigen. Weißt du, wann immer ein Wunder passiert, wir haben heute Abend schon einige starke Wunder gesehen, zum Beispiel hier bei der Maritana mit dem Arm, mit dem Metall. Weißt du, im neuen Himmel, in der neuen Erde, in der neuen Schöpfung gibt es nur vollkommene Körperteile. Amen, du wirst im Himmel, in der neuen Schöpfung, wirst du keine Gelenkschmerzen mehr haben, keine Bewegungseinschränkungen, da wird es keinen Krebs geben, keine MS, kein was auch immer. Amen. Wir sind dazu bestimmt, diese Zukunft ins Jetzt zu holen. Und mit jedem Wunder, das geschieht, wird etwas von der zukünftigen Herrlichkeit ins Jetzt dieser Zeit gebracht. Also das ist unser Auftrag. Und dieser Engel, von dem ich gerade gelesen habe, er proklamiert vom Himmel und er sagt, keine Verzögerung mehr. Akzeptiere keine Verzögerung mehr, sondern durch Glauben sprich die Dinge in Existenz. Hol es aus der Zukunft ins Jetzt. Uns gehört nicht nur die Zukunft, sondern wir sind bereits ein Teil der Zukunft für diese Welt. Der Leib Christi trägt die Zukunft für diese Welt in sich. Halleluja. Ich weiß nicht, wenn dich das nicht begeistert, also mich begeistert das. Halleluja. Das ist der Hammer. Weißt du, wir sind bereits Teil der Zukunft. Vor, glaube ich, jetzt 13 Jahren habe ich das erste Mal darüber gepredigt, ich habe seither öfters darüber gepredigt, dass wir im Raum der Herrlichkeit Autorität haben über die Dimension der Zeit. Und das, was ich gerade jetzt predige, ist ein Teil davon. Beschleunigung ist ein Teil der Autorität über die Zeit. Dass wir Zukunft ins Jetzt holen, ist ein Teil der Autorität über die Zeit. Und als ich das erste Mal darüber gepredigt habe, über diese Offenbarung der Autorität über die Zeit, das war damals in unserem Gottesdienstraum, damals noch in Kirchen, Tellensfurt, ein kleiner Ort in der Nähe von Stuttgart oder Tübingen-Reutlingen eigentlich eher. Und als ich das predigte, begann mittags um 12 Uhr, das war einem Sonntagmorgen Gottesdienst, Herrlichkeits- und Wundergottesdienst, begann die Uhr hinten an der Wand, eine Funkuhr, begann wie verrückt sich zu bewegen, wie verrückt sich zu drehen. Ich war nicht der Erste, der es gesehen hat, sondern jemand anders hat gesagt, die Uhr saust. Und jeder hat sie umgedreht und sofort wusste jeder, das hängt zusammen mit der Predigt, die wir gerade hören. Die Uhr bewegte sich, jemand fing an, es mit dem Handy zu filmen. Es war so faszinierend. 10 Minuten lang drehte sich diese Uhr. Ich habe in der Zeit für Leute gebetet, Leute wurden geheilt und so weiter. Als ich für den Letzten gebetet habe und sich der Letzte hingesetzt habe, hat die Uhr wieder gestoppt. Gott gab uns ein Zeichen, dass er der Herr der Zeit ist. Gott gab uns ein Zeichen, dass Geist die Zeit bestimmt. Dass Geist stärker ist auch als Materie. Deswegen hat die Uhr reagiert. 4 Wochen später wieder Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Ich habe wieder über dieses Thema gepredigt. Und wieder um ungefähr 12 Uhr mittags begann die Uhr wieder zu sausen. Das ist eine Funkuhr, die Batterie war frisch. War nicht, dass die Batterie leer war. Sondern die sauste. Die sauste, sauste. Wieder 10 Minuten lang sauste diese Uhr. Und nach 10 Minuten, und es ist, eine Funkuhr, die jederzeit, die aktuelle Zeit, glaube ich, von Frankfurt oder von wo auch immer her, gesendet bekommt. Und nach 10 Minuten stoppte die Uhr wieder. Und ab diesem Moment, dieses Mal, ging sie 4 Stunden vor. Sie ging einfach 4 Stunden vor. Genau auf die Minute 4 Stunden vor. Und es ließ sich daran auch nichts mehr ändern, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir irgendwann die Batterie rausgemacht haben, weil wir gesagt haben, jetzt müssen wir irgendwie wieder gucken, dass wir wieder eine richtig gehende Uhr haben. Aber weißt du, als ich nachmittags am Ende dieses Gottesdienstes für Leute noch betete, nachmittags um 3 Uhr, und ich schaute auf diese Uhr hinten und auf ihr war 7 Uhr, wurde 7 Uhr angezeigt. Das sagte etwas in meinem Geist und sagte etwas, das ist die Zeit Gottes. Das ist die richtige Zeit. Das ist die Zeit der Gemeinde. Weißt du, die Gemeinde ist dieser Welt voraus. Die Zeit der Gemeinde ist die Zukunft für diese Welt. Amen. Die Zahl 4 steht übrigens für ein Portal. Das hat auch seine Bedeutung. Das ist ein perfektes Portal in die Herrlichkeit Gottes. Das ist kein Zufall, dass es 4 Stunden waren. Du kannst es in meinem ersten Buch nachlesen. Gibt es am Büchertisch Reise in die Herrlichkeit. Da beschreibe ich dieses Wunder. Das Interessante ist auch noch, dieses Wunder hat sich danach noch x-mal dupliziert. über Jahre hinweg, ich glaube zwei, drei Jahre lang, hat sich dieses Wunder immer wieder dupliziert. Teilweise in Privathäusern, auf Weckern von Leuten, am Nachttisch und was weiß ich, der Uhr sauste um 12 Uhr, sauste, dann ging sie 4 Stunden vor. Hat sich dupliziert über Jahre. Wir haben es jetzt ein paar Jahre nicht mehr gehört, aber über Jahre hinweg hat Gott immer wieder dieses Zeichen gegeben. Weißt du, er möchte etwas deutlich machen. Er möchte zur Gemeinde sprechen. Er möchte sagen, hey, euch gehört die Zukunft. Ihr seid dazu bestimmt, die Zukunft für diese Welt ins Jetzt zu bringen. Und das Portal in diese Dimension ist offen. Amen. Halleluja. Ja. Halleluja. Was heißt es? Das heißt, in der Herrlichkeit Gottes, die in dir ist als ein Sohn Gottes, ist Beschleunigung. Beschleunigung. Amos 9 ist eine interessante Stelle in dem Zusammenhang. Die gehört dazu. Und es ist interessant, dass das direkt der Vers nach diesem bekannten Verses, wo es heißt, in dieser Zeit werde ich die verfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Und dann sagt er, und dann spricht er von der Endzeit, und er sagt, Vers 13, Amos 9, 13, er sagt, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da rückt der Pflüger nahe an den Schnitter heran. Und da muss man verstehen, einfach weil wie in Israel die Landwirtschaft läuft, ja, der Pflüger, der pflügt den Acker um im November normalerweise. Und der Schnitter, der erntet im, was habe ich da geschrieben, April, fährt er die Ernte ein. Aber er sagt, in dieser Zeit, in die wir hineinkommen, und das ist die Zeit, von der der Engel spricht, keine Verzögerung mehr. In dieser Zeit wird nicht mehr diese lange Zeit sein zwischen dem Schnitter und dem Ernter, zwischen dem Pflüger und dem Ernter, also dem Schnitter. Und es wird auch nicht mehr diese lange Zeit sein zwischen dem Traubentreter und dem Sämann, sondern der Traubentreter wird an den Sämann heranreichen. Normalerweise werden die Trauben getreten im September und die Saat wird ausgesät im, was habe ich da, November. Ja. Und, weißt du, du säst und im nächsten Moment erntest du. Amen. Und manche Übersetzungen, gerade die englische Übersetzung sagt sogar, in dieser letzten Zeit wird der Pflüger den Schnitter überholen. Auch das ist möglich. Auch das ist möglich. Der Traubenträter wird den Sämann überholen. Das heißt, Dinge können sozusagen sogar rücken. Was das bedeutet, ist, der Traubenträter wird den Sämann überholen. Das bedeutet, dass die Trauben, also die Ernte, bereits getreten werden und zu Wein gemacht werden, bevor überhaupt ausgesät worden ist für die Trauben. Das ist krass. Weißt du, wir haben so Wunder erlebt, wo Gott tatsächlich rückwirkend Dinge getan hat, wo er das verdeutlicht hat. Er kann das. Ich habe einmal für eine Frau gebetet, die konnte jahrelang nicht schwanger werden, hat sich so sehr ein Kind gewünscht. Ich habe für sie gebetet und 3 Wochen später oder wann, so ungefähr 2, 3 Wochen später, schrieb sie mir eine Mail und sagte, du wirst es nicht glauben, aber ich bin schwanger. Und dann sagte ich, wann ist das passiert? Und dann sagte sie, 2 Wochen, bevor du gebetet hast. Das ist interessant. Amen. Ein anderes Mal haben wir gebetet für ein finanzielles Wunder für jemanden an einem Wochenende. Am Montag sieht er, dass am Freitag eine übernatürliche Überweisung auf sein Konto gemacht wurde. Also Gott kann im Raum des Geistes Dinge sogar rückwirkend tun. Also das nenne ich Beschleunigung. Also Gott kann alles. Wir haben schon so viele Wunder gesehen, wo Gott in der Vergangenheit Dinge bereinigt, wie wenn sie nie gewesen wären. Ich habe davon erzählt, als dieses eine Beispiel, solche Sachen haben wir schon viel, viel erlebt und auch schon viel aktiviert. Aber dieses erste Mal, wo für mich so eindrücklich war, als ich das gebetet habe, war eine Frau, die vor 57 Jahren eine Virusinfektion hatte. Und aufgrund dieser Virusinfektion, sie war damals noch ein Kind, aufgrund dieser Virusinfektion war ihre Wirbelsäule krumm gewachsen in der Folge. Und sie hatte eine krumme Halswirbelsäule deswegen, ihr ganzes Leben. Und ich habe einfach diese Wirbelsäule im Raum des Geistes in der Zeit zurückgenommen und habe freigesetzt den Zustand, wie wenn es diese Virusinfektion nie gegeben hätte. In anderen Worten, wir haben diese Virusinfektion in der Vergangenheit gelöscht. Und rate mal, was passiert ist. Ein paar Tage später bekomme ich eine E-Mail von ihr und sie sagt, hey, meine komplette Halswirbelsäule ist gerade. Halleluja. Amen. Gott kann Dinge rückwirkend verwandeln. Gott kann eingreifen. Also das ist Amos 9, Vers 13. Halleluja. Das ist Beschleunigung. Das ist die Zukunft für diese Welt, kommt ins Jetzt. Der Arzt kann dir gesagt haben, dieser Bruch braucht 6 Wochen, um zu heilen. Wo ist also die Heilung für deinen Bruch? 6 Wochen in der Zukunft. Jetzt kommt aber ein Engel und sagt, keine Verzögerung mehr. Der Leib Christi, der Kanal für die Zukunft ins Jetzt. Du kannst sagen, von 6 Wochen, 5 Wochen, 4 Wochen, 3 Wochen, 2 Wochen. Also manchmal sagen wir, okay, lass es schneller passieren. Dann passiert es vielleicht in 2 Wochen, das ist auch schön. Aber du kannst auch sagen, noch schneller, noch schneller, noch schneller, noch schneller. Jetzt! Amen. Und dann ist das, was der Arzt gesagt hat, was 6 Wochen braucht, ist in einem Nu passiert. Amen. Oder vielleicht sagt der Arzt in deinem Fall, das wird nie wieder gut. So wie bei der Marita, wo er sagt, es wird nie wieder, sie werden nie wieder ihren Arm bewegen können. Es wird nie wieder gehen. Aber weißt du, die Sache ist die, der funktionierende Arm ist in der zukünftigen Herrlichkeit. In der neuen Schöpfung wird sie ihren Arm sowieso wieder normal bewegen können. Amen. Also was tun wir? Wir tun nichts anderes, als diese Zukunft für diese Welt ins Jetzt zu holen. Amen. Die Zukunft kommt ins Jetzt. Oh, Halleluja. Amen. Und plötzlich ist es da. Plötzlich ist es passiert. Plötzlich ist es geschehen. Halleluja. Komm, lass uns mal Jesus die Ehre geben. Oh, danke, Jesus. Also das sind Dinge, die sich beschleunigen im Raum der Herrlichkeit. Wenn wir uns verbinden mit dieser Offenbarung, mit dieser Dimension. Ich habe es gesagt, der neue Bund ist ein Bund des Hervorsprechens. Vielleicht hast du Träume, du hast Visionen und vielleicht hat der Feind Verzögerung gebracht. Und er hat dich entmutigt und er hat dir gesagt, es wird nie wieder was. Und du hast gebetet und es hat sich nichts getan und du hast gebetet und es hat sich nichts getan und er hat dich entmutigt. Aber ich sage dir was, verbinde dich mit der zukünftigen Herrlichkeit. Amen. Und Dinge kommen ins Jetzt. Dinge kommen beschleunigt. Plötzlich drehen sich die Dinge. Plötzlich sprichst du und du kannst gar nicht so schnell schauen und Dinge passieren. Du bist selber überrascht, wie Dinge passieren. Halleluja. Da erzähle ich immer gern dieses Beispiel vor einigen Jahren. Ist schon ein paar Jahre her, ich glaube, es war 2017. Da war mein erstes Buch gerade in die erste Fremdsprache übersetzt, nämlich auf Englisch. Mein allererstes Buch auf Englisch übersetzt. Und nachdem es gerade fertig war, auf Englisch übersetzt zu werden, war ich in Amerika auf einer Konferenz eingeladen. Und einige Wochen, bevor ich auf dieser Konferenz eingeladen war, um zu predigen und auch natürlich wollte ich da mein Buch verkaufen, habe ich einfach so in mein Herz bekommen und ich habe es zu Irina gesagt, ich habe es sonst niemand gesagt, aber ich habe zu Irina gesagt, ich habe auf dem Herzen, dass die nächste Sprache, in die mein erstes Buch übersetzt wird, Chinesisch ist. Na, wie wahrscheinlich ist das denn? Ne? Das ist jetzt automatisch die Sprache, an die jeder denkt, indem er es als nächstes übersetzen sollte. Aber ich hatte das so in meinem Herzen, ich liebe China und ich habe auch Beziehungen zu Chinesen und so weiter. Und ich hatte einfach auf dem Herzen, es kam mir so aufs Herz, die nächste Sprache, in die mein Buch übersetzt werden soll, ist Chinesisch. Ich wusste nicht, wie das passieren soll. Ich wusste auch nicht, wann das passiert. Ich dachte, vielleicht in 2, 3 Jahren, keine Ahnung. Damals, ich hatte noch nicht geplant, es in irgendwelche anderen Sprachen zu übersetzen. Ich dachte, ja, irgendwie wird es passieren, aber keine Ahnung, wie das passieren soll. 6 oder 7 Wochen später fliege ich nach Amerika auf die Konferenz, spreche dort, verkaufe mein englisches Buch, sitzt in der ersten Reihe eine chinesische Hauskirchenleiterin, die damals noch aus China tatsächlich nach Amerika kommen konnte, um an dieser Konferenz teilzunehmen. Sie kam nicht wegen mir, sondern sie kannte einen der anderen Sprecher, die da eingeladen waren. Mich kannte sie gar nicht. Kam da zu dieser Konferenz, saß in der ersten Reihe. Ich kannte sie nicht, ich hatte ein prophetisches Wort für sie. In der Pause geht sie zum Büchertisch, kauft sich mein Buch, kommt zu mir her und sagt, Pastor Georg, ich möchte gerne dein Buch auf Chinesisch übersetzen. Ich glaube, dass die chinesischen Hauskirchen dieses Buch brauchen. Und ich dachte mir, wow, ist ja der Hammer. Aber dann war ich noch ein bisschen vorsichtig, weil manchmal, ich mag keine schlechten Übersetzungen, ehrlich gesagt, weil es gibt zu viele schlechte Übersetzungen auch von englischen Büchern im Deutschen. Das mag ich nicht und ich will nicht, dass mein Buch schlecht übersetzt ist. Also habe ich sie gefragt, habe gesagt, kannst du das auch wirklich? Ja, weil manche sagen, ich übersetze dein Buch und dann, okay. Und dann hat sie gesagt, ja, natürlich, ich habe schon so viele englische Bücher ins Chinesische übersetzt. Und sage ich, ja, super. Sage ich, ja, wann willst du denn das machen? Und dann sagt sie, ganz einfach, ich werde jetzt zu meiner Freundin nach Florida reisen und da habe ich 4 Wochen Zeit. Und danach werde ich nach Indien fliegen auf Missionsreise und in diesen 4 Wochen in Florida werde ich dein Buch übersetzen. Ich dachte, wow, das hört sich wirklich nach Beschleunigung an. Mein Buch hat 355 Seiten im Deutschen. Das ist mein dickstes Buch, das erste Buch ist mein dickstes Buch. Ich dachte, wow, also da bin ich gespannt, wie sie das hinbekommt. 4 Wochen oder eben Ende August höre ich von dieser Frau, wie ich habe gesagt, okay, mach's. Ich dachte mir, gut, mehr als schief gehen kann es ja nicht. Sie meldet sich Ende August, sie meldet sich und sagt, Folgendes ist passiert. Gott hat zu mir gesagt, in dem Moment, wo du dem Georg sein Buch übersetzt haben wirst, werde ich dir das Geld für das Flugticket nach Indien geben. Sie hatte nämlich das Geld gar nicht für das Flugticket. Und sie hat tatsächlich in 4 Wochen mein Buch übersetzt. Und sie hat es gut übersetzt. Ich habe das gehört, gerade jemand hier aus Hamburg hat es dann Korrektur gelesen, die auch Chinesisch kann. Und der Bruder Jün hat ein Vorwort geschrieben und so weiter. Und der Isaac hat es auch gelesen und sie sagen, alles sehr gut übersetzt. Ja? Und sie hat es in 4 Wochen übersetzt. Und sie hat an dem Tag, als sie es übersetzt hatte, mittags hat sie es übersetzt, nachmittags kam die Geldüberweisung für ihre Reise nach Indien. Am nächsten Tag ist sie nach Indien geflogen und dann kam ein mächtiger Hurricane genau über den Ort, wo sie in Florida war und sie war gerade rechtzeitig weg. Halleluja. Also das nenne ich Beschleunigung vom Herrn. Amen. Halleluja. Gott beschleunigt, ich sage dir etwas, Gott beschleunigt deine Träume und deine Visionen. Wie viele von euch haben Träume und Visionen? Halleluja. Also ich empfehle wirklich jedem Gläubigen, ein Traumbuch zu führen. Wirklich zu notieren, was du träumst mit Gott. Wo siehst du dich in einem Jahr? Wo siehst du dich in 2 Jahren? Wo siehst du dich in 5 Jahren? Ja, wenn du genauer darüber gelehrt werden willst, auch wie du so ein Traumbuch anlegst, empfehle ich dir mein Album. Ich habe extra ein paar neue mitgebracht. MP3-Album, Träumen mit Leidenschaft und ich glaube, entfache den göttlichen Traum in dir. Das sind 2 MP3-Alben, wo ich das auch vom Biblischen her genau lehre, auch wie wir wirklich träumen mit Gott und wie wir so ein Traumbuch führen, um wirklich in den Dingen zu leben. Weißt du, wir müssen es lernen, uns zu positionieren, um ein Kanal für die Zukunft ins Jetzt zu sein. Und Gott benutzt deine Träume und Visionen, um die Dinge für die Zukunft dieser Welt ins Jetzt zu holen. Amen. Er arbeitet da mit dir. Und wir leben in dieser Zeit von keine Verzögerung mehr. Wenn Gott dir Dinge aufs Herz legt, glaube ihm, dass er es tut. Ich habe da in mein erstes Traumbuch habe ich reingeschrieben, Herbst 2014, habe ich reingeschrieben, unter anderem, ich habe verschiedene Träume reingeschrieben, aber unter anderem, und da war es besonders eindrücklich, wie Gott es gemacht hat. Ich mache immer dann so alle paar Jahre, meistens ein bisschen öfters, jedes Jahr oder so, schaue ich mir das dann an und hake ab, was passiert ist. Amen. Und im Herbst 2014 habe ich reingeschrieben, ich habe diese Kategorien, wo will ich in einem Jahr sein, wo will ich in 2 Jahren sein, wo will ich in 5 Jahren sein. Und ich habe reingeschrieben, bis in 5 Jahren, also das wäre dann Herbst 2019, möchte ich in einer Fernsehshow von Sid Roth in Amerika gewesen sein und dort interviewt worden sein. Ich weiß nicht, wie viele von euch kennen die Sendung It's Supernatural von Sid Roth. Das ist in Amerika die meistgesehene christliche Fernsehsendung. Aber da geht es ums übernatürliche Wirken Gottes. Und ich kannte überhaupt niemanden von Sid Roth. Ich kannte Sid Roth nicht persönlich, ich kannte seine Sendungen natürlich, aber ich kannte ihn nicht persönlich, ich kannte niemanden von Sid Roth. Es gab überhaupt keine Möglichkeit, wie das jemals zustande kommen könnte. Aber ich schrieb es da rein in mein Traumbuch und sagte, spätestens in 5 Jahren, möchte ich in der Sendung von Sid Roth gewesen sein. Im Sommer 2019, aus heiterem Himmel, ruft mich Sid Roth an und sagt, möchtest du nicht in meine Fernsehsendung kommen? Ich habe gesagt, okay. Als er mich das zweite Mal angerufen hat, wir haben dann verschiedene Sachen besprochen für die Sendung. Es wurde dann vereinbart, dass ich im Herbst 2019 in die Fernsehsendung komme, zum ersten Mal. Ich war dann noch in verschiedenen weiteren. Aber in die erste Fernsehsendung sollte ich im Herbst 2019 kommen. Und dann fragte er mich im zweiten Gespräch und sagte, Georg, warst du denn überrascht, dass wir dich angerufen haben? Dann habe ich ganz kühn zu ihm gesagt, nein. Dann hat er gesagt, wieso nicht? Ich habe gesagt, wenn du jetzt nicht angerufen hättest, hätte ich gedacht, dass du zu spät bist. Weil in meinem Traumbuch steht bis Herbst 2019. Und genau so, es war wirklich genau im Herbst 2019 ist es passiert. Amen. Also Gott bewirkt Dinge. Weißt du, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was kein menschliches Herz sich vorstellen kann, wie das passieren soll. Gott macht es. Er bringt dir deine Zukunft ins Jetzt. Er ist bereit, deine Zukunft zu beschleunigen. Und heute Abend möchte ich wirklich für jeden Einzelnen hier beten, dass Dinge sich in deinem Leben beschleunigen. Da ist diese Dimension der Beschleunigung. Ich sage mal so, dieses Portal, von dem ich gesprochen habe, das symbolisiert wird durch diese vier. Vier sind diese vier Punkte des Portals. Ja, dieses Portal steht offen und wir müssen nur durchgehen. Amen. Wir müssen nur hineingehen. Wir müssen nur im Geist durch diesen Quantensprung machen und sagen, jawohl, ich trete raus aus meinem natürlichen Denken. Ich trete raus aus meinen natürlichen Vorstellungen. Und ich trete ein in diese zukünftige Herrlichkeit. Und ich gebe mich Gott hin, dass er mich zu einem Kanal macht für die Zukunft dieser Welt. Also warum sollten Christen die freudigsten Menschen hier auf dieser Erde sein? Die fröhlichsten Menschen. Also manchmal sagen Leute zu uns, ja, warum seid ihr denn immer so freudig? Wie kann denn das sein? Es gibt doch so viele schwere Dinge in dieser Welt, so viele schlechte Nachrichten und was alles gibt und was alles passiert und so weiter. Warum freut ihr euch denn immer so? Also eine gute Antwort wäre, ich gehöre bereits zur neuen Schöpfung. Und vor seinem Angesicht, in der Herrlichkeit Gottes, in der neuen Schöpfung, ist nur Freude in Fülle. Amen. Und da bin ich zu Hause und von da komme ich her. Also ich lebe ja nicht mehr nur in dieser, ich meine nicht, dass ich die Sachen nicht sehe oder ignoriere. Weißt du, wir beten, wir stehen ein für unser Land, dass es wirklich eine geistliche Wende gibt für unser Land. Weißt du, wir sehen die Dinge, die schieflaufen, definitiv. Aber weißt du, mit meinem Geist bin ich in der zukünftigen Welt und da ist immer Freude. Deswegen ganz egal, was passiert in dieser Welt, ich kann mich immer freuen. Amen, ich habe gut lachen. Halleluja, hast du auch gut lachen? Halleluja. Ihr herrlichen Hamburger. Halleluja. Immer wenn ich das Autokennzeichen HH sehe, denke ich immer, herrliche Hamburger. Amen. Herrliche Hamburger. Halleluja. Sag mal zu deinen Nachbarn, herrliche Hamburger. Amen. Also es braucht herrliche Hamburger. Es braucht Hamburger, die in der Herrlichkeit Gottes leben und die ein Kanal sind für die Herrlichkeit Gottes hier in dieser Welt. Also immer wenn du in Zukunft das Kennzeichen HH siehst, und das dürfte dir öfters mal passieren, hier in Hamburg, dann denk dran, ich bin ein herrlicher Hamburger, wenn du aus Hamburg kommst. Wenn du nicht aus Hamburg kommst, sagst du, preis den Herrn, ich bin trotzdem herrlich. Herrliche Hannoveraner, das gilt genauso. Halleluja, ist auch HH. Oh, Glory. Oh, ich freue mich drauf. Wir kommen nach Hannover Anfang Oktober. Halleluja. Preist den Herrn. Herrliche Hannoveraner. Amen. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Also wir sind der Kanal für die Kräfte der zukünftigen Welt. Amen. Und ich möchte heute Abend wirklich beten für jeden Einzelnen, dass du zu einem Kanal für die Zukunft in dieser Welt immer mehr wirst und dass du erlebst, wie sich die Dinge Gottes beschleunigen in deinem Leben, wie die Zukunft für diese Welt ins Jetzt kommt. Halleluja. Stehen wir mal auf zusammen. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Also in dieser zukünftigen Welt ist auch vollkommene Freiheit. Freiheit, weißt du, da sind wir wie Kinder. Im Himmel sind wir wie Kinder. Oh, Halleluja. Also alles, was irgendwie in deinem Leben, was so ein Abrieb auf dich gekommen ist, alles, was so an Schwere auf dich gekommen ist, das gibt es im Himmel nicht. Und Gott möchte dich da hineinnehmen. Gott möchte dich hineinnehmen in diese Dimension. Gott möchte dich hineinnehmen in dieses Portal der Beschleunigung. Dass es mehr und mehr ins Jetzt kommt. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen heute Abend hier, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass dieses Portal der Herrlichkeit, dieses Portal in die zukünftige neue Schöpfung geöffnet ist Du, Jesus, hast es vor 2000 Jahren geöffnet, Herr. Und wir sind hier heute Abend als Teil dieser neuen Schöpfung bereits, Herr. Und du machst es uns bewusst heute Abend, Herr, dass das unser wahres Zuhause ist, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du gerade jetzt jeden Einzelnen bereit machst, wirklich durch dieses Portal zu gehen, Herr. In diese Dimension der Beschleunigung hinein. Vielleicht hast du für Dinge gebetet, vielleicht hast du dich nach Dingen ausgestreckt, vielleicht hast du Dinge freigesetzt, vielleicht hast du für Dinge auch geglaubt, aber irgendwie war es bisher wie vernagelt noch. Also heute Abend ist hier ein Portal der Beschleunigung für dich. Halleluja. Und ich möchte einfach heute Abend wirklich dieses Portal, es ist wie offen über uns. Und ich möchte dich wirklich einladen. Ich muss kurz was trinken. Das gefällt dem Teufel gar nicht. Hä? Ich möchte dich wirklich einladen, heute Abend durch dieses Portal zu gehen. Und ich möchte dich einladen, wirklich einen bewussten Schritt zu gehen. Gerade jetzt, so wie du es möglich machen kannst. Gerade jetzt, das Portal ist über uns geöffnet. Und ich möchte dich einfach einladen, geh einfach einen Schritt, tritt einfach raus von dem Ort, wo du bist. Du kannst zur Seite treten, du kannst nach vorne treten, wo auch immer du Platz hast. Ja. Tritt einfach, aber mach es ganz bewusst. Ja. Tu nicht nur deinen Stand verändern im Physischen, sondern sag ganz bewusst, ich trete ein in dieses Portal der Beschleunigung. Ich trete durch dieses geöffnete Portal, das Jesus vor 2000 Jahren geöffnet hat. Hinein in den Bereich, in dem es keine Verzögerung mehr gibt. In Jesu Namen. Ich bin schon da. In Jesu Namen. Meine Zukunft kommt ins Jetzt. Sie eilt auf mich zu. Sie beschleunigt sich. Der Himmel beschleunigt sich. Durch mich, in diese Welt hinein. Er manifestiert sich, beschleunigt, hier auf dieser Erde. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Jetzt bist du da. Halleluja. Und Vater, ich sage jetzt, jeder Traum, jede Vision, jedes Gebet, komm mit dem Wind des Geistes. Wind der Beschleunigung. Wind der Beschleunigung. Wind der Beschleunigung. Halleluja. Ja, da hast du gut lachen. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Und wir sagen jetzt auch was die Ärzte gesagt haben, das dauert so und so lang. Oder wo sie gesagt haben, das geht in diesem Leben nie mehr. Das kommt nicht mehr. Das passiert nicht mehr. Wir sagen, Herr, wir holen jetzt die Zukunft ins Jetzt. Herr, in deiner neuen Schöpfung gibt es keine körperlichen Gebrechen mehr. In deiner neuen Schöpfung gibt es keine Einschränkungen mehr. Wir holen diese Zustände ins Jetzt hinein. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Pass mal auf. Lass uns es gerade mal jetzt in Manifestation bringen. Das ist immer wichtig. Die Herrlichkeit Gottes ist stark da. Wir müssen auch etwas tun mit der Herrlichkeit. Wenn du hier bist und du hast tatsächlich so etwas in deinem Leben, der Arzt hat gesagt, es dauert so und so lang, bis das wieder gut ist. Ja, egal was es ist, streck mal deine Hand aus, wenn dich das betrifft. Der Arzt hat gesagt, das dauert so und so lang. Okay, bei wem ist es so, dass der Arzt sogar gesagt hat, das wird in diesem Leben nicht mehr? Okay, es sind einige. Okay, ihr alle, sowohl die, wo der Arzt gesagt hat, in der Zukunft, als auch die, wo der Arzt gesagt hat, das wird nie wieder. Ja, das sind ziemlich viele. Das heißt, einfach alle die sich jetzt nicht gemeldet haben zuerst, schaut mal, wer seine Hand gehoben hat und stellt euch einfach mal zu jemandem dazu. Einfach nur dazustellen, nur die Hand einfach auf die Schulter legen, nur dazustellen, okay? nur dazustellen. Und wenn das nicht ausreicht, wenn die Zahl der Leute, die jetzt niemand haben, nicht ausreicht, dann einfach gehen zwei, die ihre Hand gehoben haben, aufeinander zu und tun sich einfach zusammen, okay? Einfach zwei, die Hand gehoben haben, tut euch zueinander. Ja, okay, hier ist noch eine Hand und da ist noch eine Hand, da könnt ihr euch noch zusammentun? Oder hast du jemand? Wenn jemand dir die Hand auf die Schulter legt, dann kannst du die Hand runternehmen, okay? Okay, dann kannst du die Hand runternehmen. Okay, jeder hat jemand, der bei ihm steht? Okay, Halleluja. Okay, jetzt pass auf. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehen wir wir treten ein in diese göttliche Zeitmaschine. Das ist es, nichts anderes als eine göttliche Zeitmaschine, ja, der Beschleunigung. Ja. Das heißt, wir treten ein in diese Dimension, wo das, durch dieses Portal, wir sind ja eingetreten durch dieses Portal und wir holen jetzt das aus der Zukunft, was noch für die Zukunft erst sozusagen gedacht ist. Wir holen es ins Jetzt, so wie Maria die Zukunft ins Jetzt geholt hat, als sie Jesus dazu brachte, dieses Wunder zu tun. Okay, also jetzt mach mal Folgendes. Frag mal die andere Person und sag, was hat der Arzt gesagt? Erstens, worum geht's? Und zweitens mal, wie lange dauert es? Wenn er gesagt hat, es wird nie wieder gut, dann weißt du auch Bescheid. Dann wir müssen einfach in die zukünftige Herrlichkeit hineingreifen. Okay, frag einfach ganz kurz. Halleluja. Frag ganz kurz. Wow, die Herrlichkeit Gottes ist so hier. Okay, noch nichts weiteres machen. Einfach nur fragen, was müssen wir aus der Zukunft ins Jetzt holen? Vielleicht einen kaputten Zahn, also einen gesunden Zahn. Ein Kiefergelenk, ein Kniegelenk, einen tumorfreien Körper, was auch immer es ist. Eine funktionierende Lunge, ein funktionierendes Herz. Okay? So, jetzt lass uns mal Folgendes bewusst machen. Sag mal mit mir und sprich einfach mal diese Sache, die du jetzt von der Person gehört hast und sag einfach, diese neue Lunge oder was auch immer es ist, ist in der Herrlichkeit bereits jetzt Realität. Ich bin ein Kanal für die zukünftige Herrlichkeit hier auf der Erde. Und als ein Sohn oder eine Tochter Gottes spreche ich jetzt in diesen Körper hinein und ich befehle diesen zukünftigen Zustand, wie er im Himmel ist, ins Jetzt dieser Zeit zu kommen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und jetzt gib den Befehl ganz konkret. Sag einfach in Jesu Namen, ich befehle dieses neue Knie aus der zukünftigen Herrlichkeit ins Jetzt zu kommen. Gib einfach den Befehl für die spezifische Situation, worum es geht. Diesen neuen Arm, dieses neue Herz, diese neue Kniescheibe, was auch immer, diesen neuen Meniskus, was auch immer es ist. Ich befehle ihn, ins Jetzt zu kommen. Diesen Zustand der Gesundheit aus der Zukunft, Vater, wir holen das aus der Zukunft. Oh, Beschleunigung, Beschleunigung, Beschleunigung, Beschleunigung, Beschleunigung, Beschleunigung, Beschleunigung, sprich mal Beschleunigung, Beschleunigung, Beschleunigung, Beschleunigung ins Jetzt hinein. In Jesu Namen. Halleluja. Und jetzt denke mal eine halbe Minute nichts und lass einfach mal die Engel ihre Arbeit tun im Körper dieser Person. Lass einfach mal die Engel ihre Arbeit tun. Halleluja. Danke, Jesus. Jetzt. Halleluja. Yes. So. Ich zähle bis drei. Und wenn ich bis drei gezählt habe, dann einfach die Person, für die jetzt gebetet wurde. Wenn es irgendetwas gibt, was du vorher nicht tun konntest oder wo du vorher Schmerzen hast, möchte ich einfach, dass du das bewegst, dass du etwas tust, was du vorher nicht tun konntest. Wenn du irgendwie Schmerzen hattest, dass du dich einmal schüttelst, die Schmerzen abschüttelst. Ja, wenn ich bis drei zähle. Wenn es nichts gibt, was du jetzt sofort tun kannst, um zu sehen, was passiert ist, dann spring einfach fünfmal auf und ab. Einfach im Glauben, dass diese zukünftige Herrlichkeit ins Jetzt kommt. Moment, erst wenn ich bis drei zähle. Okay, in Jesu Namen. Danke, Vater, dass diese zukünftige Herrlichkeit sich jetzt manifestiert in den Körper dieser Menschen. Wie im Himmel, so auf Erden. Jetzt. Eins, zwei, drei. Jetzt. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Lasst uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Oh, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es. Wenn du aufs Klo gehen musst, um zu schauen, was sich verändert hat, dann geh aufs Klo. Wenn du die Treppen hoch und runter laufen musst hier im Haus, dann lauf einmal die Treppen hoch und runter. Aber schau, was passiert ist, gerade jetzt. Die Herrlichkeit Gottes ist hier. Halleluja, die Herrlichkeit Gottes ist hier. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Wenn die andere Person, die mit dir zusammensteht, das auch braucht, ja, weil sie auch ihre Hand gehoben hat, dann sprich einfach nochmal bei dieser anderen Person auch rein und hol die Zukunft für sie ins Jetzt. Aber lass mich schon mal sehen, wer spürt jetzt, wer merkt jetzt, wer kann jetzt feststellen, dass sich etwas verändert hat in seinem Körper, einfach was auch immer es ist. Streck einfach mal deine Hand aus, wenn du feststellst, jetzt hat sich was verändert. Einfach mal deine Hand ausstrecken, sodass ich sehen kann. Hier, zwei, da, wo noch? Streck einfach deine Hand aus, wenn sich was verändert hat. Ja, hier, hier. Danke, Jesus, da drüben auch. Danke, da auch. Danke, Jesus. Halleluja. Wo hat sich noch was verändert? Hier hinten, preist den Herrn. Lass uns mal für alle Dieber, wo jetzt schon was passiert ist, lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und jetzt pass auf. Jetzt lass uns noch eine zweite Runde machen. Und für die andere Person, wenn die andere Person auch was braucht, frag sie einfach, was hat der Arzt gesagt? Und wir holen es aus der Zukunft ins Jetzt. Und wenn bei der Person, wo wir gerade gedient haben, wenn sie es noch nicht manifestiert hat, dann nehmen wir sie noch ein zweites Mal noch mal mit rein. Wir nehmen jetzt einfach noch mal jeden, der einfach noch auf die Station wartet, mit rein in diese göttliche Zeitmaschine, in diese göttliche Beschleunigung, in die mehr. Halleluja, Halleluja. Sprecht einfach noch mal rein, sprecht mir noch mal nach und sagt, Vater, im Namen Jesus, hole ich jetzt. Und jetzt kannst du einsetzen, worum es geht. Dieses neue Herz, dieses neue Knie, was auch immer es ist. Ich hole es aus der Zukunft ins Jetzt. Aus der zukünftigen Herrlichkeit. Ins Jetzt dieser Zeit. Wie im Himmel, so auf Erden. Und jetzt hol im Geist dieses Körperteil. Aus der zukünftigen Herrlichkeit. So wie es im neuen Himmel und in der neuen Schöpfung ist. Hol es da raus und setz es im Geist ein in diesen Körper. In Jesu Namen. Neue Fußgewölbe, neue Gelenke, neue Sehnen, neue Bänder, neue Bandscheiben, neue Augenlinsen, neue Makula, neue Netzhaut in Jesu Namen, neue Trommelfelle. Oh, danke Vater, neue Schultergelenke, neuer Darm, Magen, Herz. Herr, in Jesu Namen, Herr, rundum erneuert in Jesu Namen. Neue Knorpelsubstanz ins Jetzt, in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Gib den Befehl, sprich rein, in Jesu Namen. Halleluja. Die Herrlichkeit Gottes wirkt. Die Herrlichkeit Gottes wirkt. Wenn du den Befehl gegeben hast, dann denk eine halbe Minute nichts. Lass die Engel das Werk tun. Lass die Engel das Werk tun. Lass die Engel das Werk tun. Okay. Und wenn ich bis drei zähle, dann wie gerade eben. Du tust etwas, was du vorher nicht tun konntest, oder du hüpfst fünfmal auf und ab. Was auch immer. Bewegst etwas, was du nicht bewegen konntest. Schüttelst den Schmerz ab. Schaust in die Ferne, wo du nicht in die Ferne schauen konntest. Schnipp an deinem Ohr dann, wo du nicht hören konntest. In Jesu Namen. Eins, zwei, drei. In Jesu Namen. Halleluja. Wow. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken. Danke, Jesus, für deine Kraft, Herr. Danke, Jesus, für deine Herrlichkeit, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Jesus. Oh, wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Achtung, jetzt möchte ich nochmal sehen. Wer hat jetzt im Lauf dessen, was wir jetzt gemacht haben, gespürt, dass sich etwas in seinem Körper verändert hat? Streck einfach mal die Hand aus. Bei dir, bei dir, bei dir, bei dir, bei dir, bei dir. Warte mal, ich zähle mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da hinten, bei wem hat sich da was verändert? Hier drüben. Okay. Danke, Jesus. Pass mal auf. Lass uns einfach mal hören, was passiert ist. Bei manchen passiert es, geht es weiter, gerade während wir die Zeugnisse hören. Weil das Zeugnis von Jesus ist auch der Geist der Weissagung. Jedes Zeugnis beschleunigt wieder, was Gott tut, auch bei anderen. Also ganz kurz, jeder, der seine Hand gehoben hat, erzähl einfach mal kurz, was passiert ist. Können wir das Mikrofon hier anmachen, bitte? Ja. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ja, ich bin Nadine. Ja. Und ich bin schon von ganz vielen befreit worden, von Panikattacken, von Angstzuständen, vor hoher Anspannung, vor Depressionen und ich höre gerade auf zu rauchen und ich glaube, dass ich das schaffen kann. Ich habe ein gutes Gefühl, ich habe ein ganz starkes Gefühl. Hast du das heute Abend empfangen, die Befreiung von Rauchen? Ja. Das ist interessant. Jemand hatte vor dem Wochenende, ich habe ja Beter bei uns im Hintergrund, die beten immer und fragen auch den Heiligen Geist, was Gott tun will. Und ich habe das hier auf meiner Liste stehen, was sie mir gesagt haben, kann ich dir hier zeigen. Ich habe es hier aufgeschrieben. Befreiung von Nikotinsucht. Ja. Wow. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Das glauben wir. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich hatte vorhin, als du für mich gebetet hattest, Gänsehaut gespürt und dass im Übernatürlichen schon was passiert ist. Da ging es um das Herz, das vergrößert war. Ja. Genau. Und du hast gespürt, dass du empfangen hast. Ich glaube auch daran, dass Gott im Übernatürlichen mir eine finanzielle Segen schenken wird. Eine neue Wohnung. Amen. Und Beschleunigung. Beschleunigung. In Jesu Namen. Amen. In Jesu Namen. Halleluja. Preist den Herrn. Was ist hier passiert? Also ich habe einen beschädigten Fuß hatte von einem Autounfall mit kleinen Brüchen, Knochenbrüchen und es tat immer weh. Wurde das versorgt medizinisch oder wurde da nichts gemacht? Nein, man sagte mir, man konnte nichts machen. Okay. Und du hast gebetet das erste Mal heute Abend und als du gebetet hast, habe ich gespürt, wie was sich löst, wie der Fuß sich entspannt. Wow. Und dann bin ich in die Hocke gegangen, was ich normalerweise nicht machen kann, wo ich jeden Tag den Holzofen bei mir anzünden soll. Ja. Und das ist jedes Mal ein Krampf. Ja. Und jetzt merke ich, das hat sich gelöst. Geh mal in die Hocke, geh mal in die Hocke. Woo! Woohoo! Danke, Jesus. Amen. Keine Schmerzen mehr. Keine Schmerzen mehr. Halleluja. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Was ist bei dir passiert? Ja, bei mir ist passiert, ich hatte mal einen schweren Unfall. Ja. Da haben sie mir ein Stück aus der Hüfte rausgenommen und eingebaut. Es wird Wo haben sie es eingebaut? Hier oben, hinten rein, hier aufgeschnitten, hier eine Bandscheibe. Wow. Aha. Ja. Und ich bin immer so, beim Autofahren habe ich diesen rechten Blick nicht machen können. Guck mal, wie weit ich rumkomme. Wow, und es geht wieder. Ja. Halleluja, danke Jesus. Das heißt, du konntest seit dieser Operation, weil sie dir da hatten, sie dir was einoperiert. Ja, also vorne durch, genau. Hier raus, in den Wirbel rein. Ja. Und deswegen konntest du deinen Kopf nicht nach rechts. Ich muss immer drehen beim Autofahren. Okay, dann dreh mal jetzt deinen Kopf. Wow, wow, danke Jesus, Amen, Halleluja, das ist stark. Ich kann bezeugen, dass es vorher echt nicht ging, es geht jetzt. Was, du kannst bezeugen? Ich kann bezeugen, dass er vorher immer so gedreht hat. Du kennst ihn. Ich kenne es, mein Schatz. Ach so, das ist dein Mann, okay, dann müssen Sie ja Bescheid wissen. Halleluja, danke Jesus, Amen. Gib mir Jesus die Ehre, was ist bei dir passiert? Bei mir war es eben, in der, als wir zusammen waren mit Hand auflegen, so, dass ich so ein ganz starkes Ameisenkribbeln im rechten Bein gespürt habe. Und ich nehme gerade auch sehr starke Schmerzmittel. Ja. Wünsche mir einfach, dass das gut wird. Und das war jetzt so eine Reaktion. Bei dir ist doch vorher, was war das passiert? Ja, genau. Ich habe mit Bandscheibe und mit der Hernie. Und jetzt ist die Bewegung ist ja schon frei. Ganz viel Kribbeln eben. Und jetzt ist noch mal ganz viel Kribbeln gewesen. Jetzt beim zweiten. Also jetzt. Genau. Halleluja. Und du kannst dich immer noch frei bewegen. Beweg dich noch mal. Schauen wir noch mal. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Dann glauben wir für 100%, auch ohne Schmerzmittel, dass es 100% funktioniert. Ja.